Witzens Schamane tritt den Betrachtern als Mischwesen entgegen, in dem das Wilde und Primitive mit dem Teuflischen verschmelzen. Wie gesagt, es ist die Zeit des Hexenwahns, in der Frauen als Gespielinnen des Gehörnten gefoltert und ermordet wurden. Witzens Bild bestätigt die im Hexenhammer und andernorts getätigten Behauptungen der Existenz animalischer, dem Teufel dienender Dämonen. Kurzum, wir sehen in einer Zeit, die einen mörderischen Kult um den leibhaftigen Betrieb, der Abertausenden von Menschen das Leben kostete, einen leibhaftigen, teuflischen Gesellen. Als zweite Bildtradition lebt die antike Tradition der Fabelwesen fort. Monströse Wesen tummelten sich schon in den Randspalten mittelalterlicher Buchmalereien. Bald bevölkern sie die weißen Flecken der Landkarten. Mit der antiken Rezeption der Renaissance und dem Zeitalter der europäischen Expansion erleben sie im 16. und 17. Jahrhundert einen Boom. Das Bestiarium umfasst in den meisten Fällen Chimären, Mischwesen, so getauft nach Chimaira, dem Ungeheuer, das vorne ein Löwe, in der Mitte eine Ziege und hinten ein Drache war. Oft werden sie aus Stereotypen konstruiert. Es existieren Darstellungen einer Harpie, das ist ein vogelhaftes Monstrum mit Frauenkopf, die in Südamerika gesichtet worden sein soll. Auch sie trägt diesen wilden Bart, Tatzen, Hörner und die markanten Ohren. Offensichtlich bediente sich der Gestalter des Schamanen für Witzens Kupferstich aus dem Vorlagenkatalog des 18. Jahrhunderts für Fabelwesen. Die Lust der Gelehrten an Fabelwesen, Monstern, aber auch an Fehlgeburten und Absonderlichkeiten der Natur war immens. Die Kunst- und Wunderkammern der Zeit waren vollgestopft mit Hörnern des Einhorns oder dem angeblichen Balg der Hydra. Das Wissen war noch begrenzt. Selbst ein Universalgelehrter wie Athanasius Kircher, 1602 bis 1680, glaubte an die Existenz von Drachen in den Schweizer Alpen. Noch Jahrzehnte später wird der schottische Philosoph David Hume, 1711 bis 1776, schreiben: Welche gierige Aufnahme finden die Wunderberichte der Reisenden, ihre Beschreibung von See- und Landungeheuern, ihre Erzählungen von erstaunlichen Abenteuern, seltsamen Menschen und ungeschlachten Sitten. Im Vergleich zu vielen anderen Beispielen zeichnet sich Witzens Teufelspriester durch eine verhaltene Monstrosität aus. Dennoch, diesen Kupferstich für das authentische Bild eines Schamanen zu halten, zeugt von jener Kulturblindheit, von der wir eingangs sprachen, vom Ausblenden des kulturellen Kontextes, ohne den auch ein Bild nicht zu verstehen ist.